Yeah, we are back, of course. Ja, wir sind wieder zurück, natürlich. Working hard to bless you people. Und arbeiten hart daran, um euch zu segnen. Und das machen wir es gern. These devotionals actually are going to different countries now. Diese Andachten gehen jetzt auch in verschiedene Länder. Even in Germany. Sogar nach Deutschland. German-speaking world. Und die deutschsprachigen Länder. Thousands and thousands of people listen to them every single day. Tausende und Abertausende von Menschen hören sie jeden Tag. Okay, schauen wir uns die nächste Wurzel an. Die nächste Wurzel ist, so wie ich es nenne, Erfolg. Also weißt du, wenn du deine Wurzeln in Erfolg steckst, dann oje, oje. Is that rotten fruit that it will produce? Welche verdorbene Frucht wird dann hervorkommen? It's called stress. Sie nennt sich Stress. What? Was? I don't want stress. Ich möchte keinen Stress. Well, then don't put your root in success. Nun, dann strecke deine Wurzeln nicht nach Erfolg aus. What do you mean, Reinhard? Was meinst du damit, Reinhard? If I can only succeed, wenn ich nur Erfolg haben könnte, I will have fame, dann würde ich Ruhm und Ehre haben. Acknowledge me. Leute würden mich anerkennen. I could only have 100,000 followers on Instagram. Yeah. Wenn ich nur 100,000 Follower auf Instagram haben könnte, what's success, first of all? Was ist eigentlich wirklich Erfolg? What's success? Was ist Erfolg? I have really, really interesting news for you. Ich habe wirklich interessante Neuigkeiten für euch. When you stand before Jesus one day and give account of your life, wenn du eines Tages vor Jesus stehst und über dein Leben Rechenschaft ablegst, he's not going to tap you on your shoulder and give you a hug and congratulate you because you had 2 million followers on Instagram. Wird er dir nicht auf die Schulter klopfen, dich umarmen und gratulieren, weil du 2 Millionen Follower auf Instagram hattest? He's not going to tap you on the shoulder and say, good job, good job. You have accumulated hundreds of millions. Er wird dir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, gute Arbeit, gute Arbeit, du hast mehrere Millionen erreicht. Was für ein Erfolg? Was ist Erfolg? You know, unfortunately, many Christians live by how the world defines success. Leider leben viele Christen nach dem, was die Welt als Erfolg definiert. The world measures success by prestige. Die Welt misst Erfolg an Prestige oder Ansehen. By how much power and influence we have. An der Kraft und am Einfluss, den wir haben. By how much money we have accumulated. Am Geld, das wir angesammelt haben. And by how many followers we have. Und an der Anzahl unserer Follower. According to this measurement of success, Jesus was a complete failure. Diesem Maß von Erfolg entsprechend war Jesus ein kompletter Versager. He had no money at the end of his life. Er hatte am Ende seines Lebens kein Geld. He only had 120 followers. That's complete failure. Er hatte nur 120 Follower. Das bedeutet heutzutage komplettes Versagen. Clayton almost has 9 times as many. Mein Sohn Clayton hat schon fast mehr als 9-mal so viel. So Jesus never wrote a book. Und Jesus hat nie ein Buch geschrieben oder ein Lied geschrieben. Es gibt aber mehr Lieder über ihn als über eine andere Person. More books were written about him than any other person. Es wurden mehr Bücher über ihn geschrieben als über eine andere Person. Denk mal nach. Success. Was ist Erfolg? Jesus told us exactly what the success is. Jesus sagt uns genau, was Erfolg ist. He said this. Er sagt Folgendes. Father, I have come to do your will. Vater, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. At the end of your life, success is not what you have achieved, but success is, have you done what God put you in this world for? Also am Ende des Lebens ist Erfolg nicht das, was du erreicht hast, sondern Erfolg ist, ob du das getan hast, wofür Gott dich in die Welt gesetzt hat. Put your root in success, in earthly success. Wenn du deine Wurzeln nach irdischem Erfolg ausstreckst, was passiert dann? You will leave stressed. Dann wirst du gestresst sein. Warum? Because you have to produce, you have to achieve, you have to produce, you have to achieve. Du musst produzieren, du musst erreichen, du musst produzieren, du musst erreichen. First of all, the more you achieve, the more you have to achieve. Erstens, je mehr du erreichst, desto mehr musst du erreichen. Secondly, when you don't achieve what you want to achieve, you feel stressed. Zweitens, wenn du nicht das erreichst, was du erreichen möchtest, bist du gestresst. So if you put your root in success, meaning that's where your emphasis, your focus and your confidence is, you will always reap stress. Also wenn du deine Wurzeln nach Erfolg ausstreckst, was bedeutet, dass du deine Wertschätzung, deinen Fokus und dein Vertrauen dorthin setzt, wirst du immer gestresst sein. Here's what I said today. Heute habe ich Folgendes gesagt. I said, I would rather be part of a true church of Jesus Christ. Ich würde lieber ein Teil einer wahren Gemeinde von Jesus Christus sein. that only has 10 members, die nur 10 Mitglieder hat, then of an institution that has 10,000 people going to a building every week, als von einer Institution, die 10,000 Menschen hat, die wöchentlich in ein Gebäude gehen. Much rather would I be involved in that. Viel lieber wäre ich dort involviert. Think. Denk darüber nach. Aber Reinhard, was ist denn dein Erfolg? Bist du Pastor mit über 10,000 Gemeindemitgliedern? Ist es nicht merkwürdig, dass wir Erfolg immer nach irdischen Standards messen? Jesus wusste, für ihn war Erfolg, ans Kreuz zu gehen und sich für die Welt hinzugeben. So Jesus wasn't concerned what happened in the 3.5 years. Jesus sorgte sich nicht darum, was in den 3.5 Jahren passierte, he walked on the earth, in denen er auf der Erde wandelte. When everybody left him, he turned to his 12 apostles, said, guys, do you want to go too? Deshalb hat er sich, als ihn jeder verlassen hat, zu seinen 12 Jüngern gedreht und hat sie gefragt, Leute, möchtet ihr auch gehen? Es gibt niemanden, der nach irdischem Erfolg strebt und so etwas tun würde. Why could Jesus do that? Wieso konnte denn Jesus das tun? Weil seine Wurzeln nicht in dem war, dass wir auf dieser Erde Erfolg nennen. Seine Wurzeln waren danach ausgestreckt, was ihm der Vater gesagt hat, dass er auf dieser Erde tun sollte. Ich werde davon noch etwas mehr sprechen, da es sehr wichtig ist. Bis morgen.